Jesus' name. Amen. Today we will talk about the birth of Christ. Heute geht es um die Geburt von Jesus Christus. Christ's birth. Die Geburt von Jesus Christus. Christ's birth is actually our birth. Die Geburt von Jesus Christus ist unsere Geburt. You know, the natural birth is not the real birth. Die natürliche Geburt ist nicht die richtige. But our real birth is the birth of Christ. Unsere richtige Geburt ist die Geburt von Christus. Christ was born into this world. Christus wurde in diese Welt hineingeboren. So that we will be born into the kingdom of heaven. Damit wir in das Königreich des Himmels geboren werden. Without Jesus coming here. Ohne dass Jesus Christus hier hinkommt. You see, being born into this world. In diese Welt geboren wird. We can never be born into His own kingdom. Können wir nicht in sein Königreich hineingeboren werden. We thank God that he came. Wir danken Gott, dass er gekommen ist. And nothing could stop him. Und nichts konnte ihn aufhalten. And he accomplished everything. Und hat alles erfüllt. And he said, it is finished. Und hat gesagt, es ist vollbracht. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Peter 1:23. Petrus. He said, we are born of God. Look at it. 1 Peter 1:23. 1 Petrus 1. 23. Please, this very birth of Christ will take us to different area that the Lord wants us to get to. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter is a popular place. 1 Petrus. 1 Peter 1. 1. Verse 23. It said, being born again, not of corruptible seed. The only seed that is not corruptible is Christ himself. Der einzige Samen, der nicht vergänglich ist, ist Jesus Christus selbst. All others. Alles andere. They are corruptible seed. Ist vergänglich. Praise the Lord. Hallelujah. We are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. We are born of incorruptible, a seed that never gets rotten. Wir sind aus dem unvergänglichen Samen wiedergeboren. We are born of the seed that must surely accomplish whatever Jesus sent it to do. Ein Samen, der das tun muss, was Jesus sagt. That is incorruptible, a seed that never decays. Ein Samen, der nicht stirbt. A seed that lives forever. Ein Samen, der für immer lebt. A seed that never gets rotten. Ein Samen, der niemals kaputt geht. By the word of God, we are born by the word of God. Wir sind geboren durch das Wort Gottes. It is said by the word of God. Durch das Wort Gottes. Which lived and abided forever. Das in Ewigkeit bleibt. Can you see what we are born of? What you and me we are born of? But do we really believe that is our birth? Aber glauben wir wirklich, dass das unsere Geburt ist? You know, when Jesus was born, als Jesus God Christus was geboren born. Wurde, ist Gott geboren. And a Savior was born. Ein Retter wurde geboren. But when you were born. Or when you are born, that you are born. If, for example, you are born again to this, as if nothing happened at all. Wenn du heute zum Beispiel wiedergeboren wirst, ist es so, als ob nichts passiert wäre. The Bible says you are born by the word of God. Die Bibel sagt aber, du bist geboren durch Gottes Wort. It means the word of God is now your father and your mother. Das heißt, Gottes Wort ist jetzt Vater und Mutter für dich. This is no longer the natural. Das ist nicht mehr das Natürliche. You are out of here. Du bist draußen aus hier. You are now in a place called heaven. Du bist jetzt im Himmel. Praise the Lord. Halleluja. By the word of God which lived and abided forever. It's not the word of God that decays. Es ist nicht das Wort Gottes, was vergänglich ist. It's not the word of God that work for some time, never work forever. Oder das Wort, was nur für einige Zeit funktioniert und danach funktioniert es nicht mehr. In John 3:8. In Johannes 3:8. Look at what Jesus said here. Praise the Lord. Halleluja. world receive the birth of Christ today. Die Welt die Geburt von Jesus Christus sieht. That's how you know how religion make them to see the birth of Christ. That is how today they see born again. So wie die Religion die Geburt von Jesus Christus darstellt, genauso sieht der Mensch die Wiedergeburt. That is just like making fun. Das ist einfach nicht ernst genommen wird. That there's nothing special in it at all. Das ist nicht besonders. John 3. Johannes 3. John 3, verse 8. Johannes 3, Vers 8. The wind blows, said Jesus, where it listeth, and thou hearest the sound thereof, and cannot tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. You are born of the Spirit. Wir sind geboren aus dem Geist und nicht aus dem Fleisch. Can you see who your mother is, who your father is? Siehst du, wer deine Eltern sind? The Spirit. Der Geist. Praise the Lord. Halleluja. You are born of the Spirit. Du bist aus dem Geist geboren. Do we really understand that? Verstehen wir das wirklich? That we are no longer born of man. Dass wir nicht mehr aus dem Menschen geboren sind, sondern aus Gott selbst. You know, God can be everybody's creation. Gott ist der Schöpfer von allem. He can't be, he is the creator of everything. Er ist der Schöpfer von allem. But he is not the father of everybody. Aber er ist nicht jedermanns Vater. He is not the father of everybody. Er ist nicht jedermanns Vater. You choose to allow him to be your father. Du entscheidest, ob er dein Vater ist. You choose to make him your father. Du lässt zu, ob er dein Vater ist. And it's only through one way. Und das geht nur durch einen Weg, durch Christus. Praise the Lord. Halleluja. No other way at all. Keinen anderen Weg. Through Muhammad, you can never be a child of God. Kannst du kein Kind Gottes werden. Through Buddha, through whatever, through religion, you can never be a child of God. Kannst du kein Kind Gottes werden. You are no longer born of man. Du bist nicht mehr aus dem Menschen geboren. But of God. Sondern aus Gott. Then in verse 6 of it, he says, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Do we really understand that? Verstehen wir das wirklich? If we understand that, we will not be depressed. Wenn wir das verstehen würden, hätten wir keine Depression. If we understand that, we will not have any news, no news that can move us. Keine Nachricht kann uns erschüttern. You know, the natural news that is everywhere. Die natürliche Nachricht, die überall ist. Cannot move you that is of the spirit. Kann dich, der du im Geist bist, nicht erschüttern. You see, I accept you are in the flesh like that. Sei denn, du bist im Fleisch. Can somebody understand? Until you are in the flesh like that, you can never, nothing of the flesh can move you. Kann dich das Fleisch angreifen? And that's why I learn to be in the spirit. Deswegen lerne, im Geist zu sein. Learn to be of the spirit. Lerne, zum Geist zu gehören. Learn to see Jesus. Lerne, Jesus zu sehen. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Timothy 3, let's go to 1 Timothy 3. 1 Timotheus 3. Oh, before that, let's go to John 1:1. John 1:1. Johannes 1:1. Before we go to 1 Timothy. Praise the Lord. Hallelujah. John 1:1. Oh, Daddy, thank you. He said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. You know, the Bible is God. Die Bibel ist Gott. The Word of God written here is das God. Das geschriebene Wort Gottes ist Gott. He said, and the Word was God. Das Wort war Gott. That is the Word of God Himself. The Word of God Himself is God. Das Wort Gottes selbst ist Gott. In verse 14, he said, and the Word was made flesh and dwell among us. And we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Praise the Lord. Hallelujah. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. You know, when you are reading the Bible, when you are studying the Bible, wenn du die Bibel studierst, you are not studying, you are not reading just a novel. Du liest nicht einfach einen Roman. You are reading God. Du liest Gott. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. The Word was God. Das Wort war Gott. The Word that was made flesh. Das Wort, was Fleisch wurde. And dwell among us was God. Und unter uns gewohnt hat, war Gott. You see, Jesus Christ dwell among us. Christus wohnte unter he uns. He came to live among us. Ist gekommen, unter uns zu and wohnen. The Bible called him God. Und die Bibel nennt ihn Gott. So also in 1 Timothy. Let's go. 1 Timotheus. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Timothy 3, verse 16. 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. You know, the world cannot understand how God himself can come here. Die Gott, die Welt selbst kann nicht verstehen, wie Gott hier hinkommt. Or can be born by a woman. Oder durch eine Frau geboren werden kann. That he can come and just be treated just like that. Dass er hier hinkommt und so behandelt wird. You see, can be born, that he can just come and you see, just live like you and me we are living. Einfach so wie du und ich lebt. Just sleeping and waking up, going to toilet, eating. You see all this. Alles natürliche. They will say, this is this God. Sie stellen sein Gott seine Frage. You see, this is, they will say, God is bigger than this. Gott ist doch größer als das. You don't even know God. Aber du kennst Gott nicht. You don't know God. Du kennst Gott nicht. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, God justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see the description of Jesus Christ himself? Seht ihr die Beschreibung von Jesus Christus selbst? The description of God himself. Die Beschreibung von Gott selbst. Amen. Amen. We are born into Christ's word. Wir sind geboren in das Wort von Jesus Christus. Another world entirely. Eine andere Welt. That is different from this natural world. Was anders als diese natürliche Welt. That is where we are born into. Diese Welt sind wir hineingeboren. Christ's word is not earthly. Die Welt von Jesus Christus ist nicht irdisch. It is heavenly. Sie ist himmlisch. It is not earthly. Go back to John 3 and see what Jesus said there. John Johannes 3. Concerning earthly and heaven. Praise the Lord. Hallelujah. John 3:12. Johannes 3:12. He said, if I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? It means there are earthly things and there are heavenly things. Das heißt, es gibt irdische Dinge und himmlische Dinge. Praise the Lord. Halleluja. The world, they don't want to hear anything about heavenly things. Aber die Welt will nichts über himmlische Dinge erfahren. Even the churchgoers. Selbst die Kirchengänger. They don't even believe they're already in heaven. Sie glauben nicht, dass sie schon im Himmel sind. If you really have Jesus. Wenn du Jesus hast in dir. Because you are born into his word. Anything of Christ is not earthly. Denn du bist geboren in seiner Welt. Nichts von ihm ist normal, irdisch. You see, anything of Christ is not earthly, it's heavenly. Alles von Jesus Christus ist himmlisch. Oh my God. Oh, you know, that is why we walk with... Nothing is working. Sie funktioniert nicht. You see, because this heavenly thing is. We don't even know it. We don't even know. We don't know how to live it. Wir wissen nicht, wie wir damit leben. Jesus came to demonstrate it. Jesus kam uns zu zeigen. To show us, to teach us. Zeigen uns beizubringen. And when he was leaving, he said the Holy Spirit will continue. Und als er gegangen ist, hat er gesagt, dass der Heilige Geist weitermachen wird. If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Because he did not come because of earthly. He came to introduce heavenly things to us so that we can live there. Er ist gekommen, uns himmlische Sachen zu zeigen, damit wir dort leben können. He came to show us how to live there. Das gezeigt, wie wir im Himmel leben. You know, he brought another world entirely. Eine andere Welt hierhin gebracht. A world that is not earthly but heavenly. Eine Welt, die nicht irdisch ist, sondern himmlisch. Praise the Lord. Halleluja. There are earthly things and there are heavenly things. Es gibt irdische Dinge und es gibt himmlische Dinge. And to know and understand heavenly things. Und um himmlische Dinge zu kennen und zu verstehen. We need the help of the Holy Spirit. Brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. And that's why in John 16, when Jesus was about to go. So in Johannes 16, als kurz bevor Jesus gegangen ist, in den Himmel gefahren ist. He introduced the Holy Ghost. Hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. Because without the Holy Spirit, aber ohne den Heiligen Geist, you can never know and understand heavenly things. Können wir himmlische Dinge nicht kennen und nicht verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Without the help of the Holy Ghost. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. You know, the help of the Holy Ghost can be there, but if you refuse to submit to it, to submit to Christ. You see that help, you cannot even see. Die Hilfe des Heiligen Geistes kann da sein, aber wenn du dich dieser Hilfe nicht hingibst, wirst du sie nicht in Anspruch nehmen. You know, if you are born again, you submit to Jesus. Wenn du wiedergeboren bist, übergibst du dich Jesus. And baptism of the Holy Spirit, you submit to the Holy Ghost. In der Taufe des Heiligen Geistes übergibst du dich dem Heiligen Geist. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. But you don't submit to the Holy Ghost without Jesus. Also übergibst dich dem Heiligen Geist nicht ohne Jesus. You see, there is nothing like Holy Ghost without Jesus. Es gibt keinen Heiligen Geist ohne Jesus. Anything Holy Ghost without Christ is satanic. Jeder Heilige Geist ohne Jesus Christus ist Teufel. You cannot separate Jesus from the Holy Ghost. Du kannst Jesus vom Heiligen Geist nicht trennen. And you cannot separate the Holy Ghost from Jesus. Und du kannst den Heiligen Geist auch nicht von Jesus trennen. There are fake everywhere. Es gibt überall. They might call it Holy Ghost. Überall gibt es Irrlehrer und sie nennen es vielleicht, ihre Lehre nennen sie vielleicht Heiligen Geist, aber es ist nicht der Heilige Geist. Praise the Lord. Halleluja. Our world is not earthly. Unsere Welt ist nicht irdisch. The world we are born into is not die Welt, in die wir hineingeboren sind, ist nicht and irdisch. And that is why you learn to live there. Deswegen lernen wir dort zu leben. You learn to see there. Wir lernen das dort zu sehen. If you see the flesh, wenn du das Fleisch siehst, you will get the result of the flesh. Wirst du die Ergebnisse vom Fleisch bekommen. I don't know if somebody is understanding me. Praise the Lord. Halleluja. You know Elijah. Elijah. Even the Old Testament. Aus dem Alten Testament. Ah, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. You better learn to see Christ alone. Lass lieber zu, dass du nur Christus siehst. Learn to see Jesus. Lerne Jesus allein zu sehen. If you quickly go to 1 King. Erster König. 1 King. 19. Erste Könige 19. Praise the Lord. Halleluja. If you know verse 18. Chapter 18. If you we cannot read it from chapter 18 because we have a lot to do today also. You see, here in chapter 18, you can see Elijah and the king and the prophet of Baal. In 1. Könige 18 geht es um Elijah die, und die Propheten von Baal. And the King Ahab. You see, King Ahab, then Elijah, King Ahab, and the prophet of Baal. Und König Ahab. Of Baal. And these prophets, you see, and we know, if you read it, I know you know the story already. You know how what happened, that they were all these prophets, they were all killed by Elijah. Wir kennen die Geschichte, dass all diese Propheten dann gestorben sind. Because their father, their God, was a dead God. Von Elijah, weil ihr Gott ein toter Gott ist. And from verse 1, and Elijah told, and Ahab, oh, that's verse, chapter 19 from verse 1. Erste Könige 19, Vers 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me. You know, sometimes how we do things is so funny. Manchmal machen wir Sachen merkwürdig. This woman is talking about a dead God. Diese Frau spricht über einen toten Gott. The God that could not even bring fire from heaven. Ein Gott, der noch nicht mal Feuer regnen lassen konnte. To consume whatever was there on earth. Um das, was auf dem Altar lag, zu verbrennen. You know, the same God that these prophets, all these prophets call upon. They called themselves, they you know, blood was gushing out. And this God could not even answer them. Diese ganzen Propheten, die haben stundenlang geschrien und gebettelt, dass dieser Gott endlich seine Macht zeigt. Aber nichts ist passiert, weil dieser Gott tot ist. And this woman is swearing by that same God. Aber diese Frau schwört auf diesen gleichen Gott. And even Elijah could not even see that he's swearing by a dead God. Und Elijah konnte nicht mal hören oder erkennen, dass diese Frau bei einem toten mit einem toten Gott schwört. He could not see it. Er hat das nicht gesehen. Somebody that you know that before he called upon God, there was fire from heaven. Es gab Feuer vom Himmel. Praise the Lord. You better allow what you see to be Christ alone. Als der wahre Gott endlich gezeigt hat, before you raised the dead yesterday, you can't be in depression today. Selbst wenn du gestern noch die Toten auferweckt hast, kannst du heute schon in der Depression sein. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not your life as the life of one of them by tomorrow about this time. You know, Elijah, I don't even know what he was. I don't know. Some of us, we do the same thing today. Eine von uns tun das gleiche wie Elijah. Something that I've just defeated. Etwas, was du gerade besiegt hast. The God that you beat hands down. Den Gott, den du gerade besiegt and hast. And somebody is threatening you with that God. Niemand bedroht dich mit diesem gleichen Gott. And you don't even know that you could not even remember that he's threatening you with a dead God. Und du kannst dich nicht mal daran erinnern, dass er dir mit einem toten Gott instead, you refuse to see your true God. And start seeing your dead God. Deinen wahren Gott zu sehen und zu erkennen, dass du keine Probleme hast, aber du siehst auf diesen toten Gott und hast Angst vor diesem toten Gott. You know, that's what we do today also. Und das tun wir heute auch. We cannot see Jesus that because of you, he came here to die for you. Wir sehen Jesus nicht, der wegen uns gekommen ist, um hier zu sterben. But we will see any problem bigger than whatever he has done for us. Aber wir sehen ständige Probleme, die größer sind als das, was er erst getan hat. I don't know if somebody can understand me. Praise the Lord. Hallelujah. You get the result of what you see. Du wirst die Ergebnisse von dem bekommen, was du what siehst. What you allow yourself to see. Was du zulässt zu sehen. Look at verse 3. Vers 3. 1 King 19. 1. Könige 19. And when he saw what? Als er was sah. He saw that, when he saw that, where he saw just a note that a woman wrote to him, threatening him with a dead god. He saw it, you know, there's nothing at all there. But what you see, you will get the result of what you see. That is better learn to see Christ. Du wirst die Ergebnisse von dem bekommen, was du siehst. Lerne, Christus zu sehen. No matter how bad it may look. Egal wie schön es aussieht. You might pretend to look. Oder es aussehen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the situation may pretend to look so bad. Kann dich täuschen und so aussehen, als ob sie schlecht ist. He can't threaten you. Die kann dich täuschen. But don't allow it. Aber lass das nicht zu. Because that is Satan's plan to threaten you. Das ist der Plan des Teufels, dir Angst zu machen, dich zu bedrohen. Whatever is, you know. Oh, Daddy, thank you. And when he saw that, he arose and went for his life. This is a man that 400 prophets could not stand. Dieser Mann the king. Ist gegen 400 Propheten angegangen. Selbst der König konnte noch nicht mal irgendwas gegen ihn ausrichten. But just a woman with a letter with a dead god. Aber nur eine Frau mit einem toten Gott. Macht ihm Angst. And he ran. Und er ist weggelaufen. He arose and went for his life. I came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. You know, suicide. Selbstmord. Suicide. If you take your eyes away from Jesus, you will fall into depression and you can commit suicide. Wenn du deine Augen weg von Jesus Christus führst, kannst du in eine Depression landen und dann dich selbst umbringen. Can you see somebody with depression? Siehst du jemanden, der eine Depression hier hat? Praise the Lord. Yeah. He wished, he requested for himself that he might die. Elijah wollte sterben. I said, it is enough now. Oh Lord, take away my life. For I am not better than my fathers. Praise the Lord. Hallelujah. Comparing himself to others. Sich mit anderen vergleichen. Comparing himself to others. Sich mit anderen vergleichen. Instead of you to see the Jesus in you. Anstatt dass du Jesus in dir siehst. You are comparing yourself to others. Vergleichst du dich mit anderen. You are seeing others instead of seeing Jesus. Du siehst andere anstatt Jesus zu sehen. You know any job you are in, you are working. That you are working any job. Egal welchen Job du machst. As God children, als Kinder Gottes, it is not by accident. Es ist kein Zufall. As God children, als Kinder it is Gottes, not by accident. Ist das kein Zufall. You are there for a purpose. Es gibt einen Grund, weshalb du da bist. And that purpose is a matter of time. It is going to expire. Und dieser Zweck ist eine Frage der Zeit, bis es zustande kommt. Praise the Lord. Hallelujah. It might take a lot of years, it might take months, vielleicht but it has its own time. Und es hat seine eigene Zeit. Praise the Lord. Hallelujah. Was he even better than his father? War er besser als seine Väter? He was not even better. Er war nicht besser als seine Väter. Then let me go forward. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baking on the coals and a cruse of water at his head, and he did eat and drink. He ate and drank, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat. You know, can you see how God take care of us? Siehst du, wie Gott auf uns aufpasst? Upon all, you know, he take care of all. Er passt auf uns auf. Don't ever see yourself alone. Siehst dich als allein an. You are not alone. Du bist nicht alleine. Upon all this man, look at, just look at him. Obwohl dieser Mann halt so viel Zweifel hatte und so viele Ängste, dennoch ist Gott gekommen und hat ihn versorgt. Und gibt auf ihn Acht. Daddy, thank you. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. You know, once he feels send you, he equips you. Wenn er dich schickt, dann staffelt er dich auch aus. Any job, no job should be difficult for God's children. Keine Aufgabe, kein Beruf soll schwierig sein für Kinder. No job should be difficult for God's children. Keine Arbeit sollte schwierig sein. Except you are doing it in your flesh. Es sei denn, du tust es im Fleisch. If you do not give it to the Holy Ghost. Wenn du es dem Heiligen Geist nicht überlässt. Because Christ is to work for you. Denn Christus muss für dich arbeiten. And you are to rest. Und du musst dich auch. But if you are the one doing it. Aber wenn du derjenige bist, der es tut, no job is not difficult. Das ist kein Beruf, der nicht schwierig ist. If no job is not difficult, if you are the one doing it. Jeder Beruf ist schwierig, wenn du derjenige bist, der it's like what I'm doing here. Wie was ich hier tue. It is impossible without Christ. Es ist unmöglich ohne Jesus. Not just difficult. You know, sometimes we say it's difficult. It's difficult, but it's still possible for you to do it. Es gibt ein paar Jobs, die sind schwierig, aber noch möglich für dich zu tun. Aber das hier, was ich hier tue, ist unmöglich. You know, sometimes we say this job is too difficult. Wir sagen, dieser Beruf ist zu schwierig. But it is possible for you. Es ist möglich für dich. But there are some jobs that it is impossible for you to do it. Aber es gibt ein paar Jobs, die sind unmöglich für dich zu tun. Which means it's more than difficult. Das heißt, es ist mehr als schwierig. If God can solve impossible, he can solve difficult. Wenn Gott das Unmögliche lösen kann, dann kann er auch das Schwierige lösen. All he wants is that you give it to him. Du solltest ihm einfach übergeben. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. If he can handle impossible, wenn er das Unmögliche he can solve, it is difficult. Möglich machen kann, dann kann er auch das Schwierige möglich machen. And he arose and did eat and drank and went in the strength of that meal, of that meat, 40 days and 40 nights. Until, you see, he prepared him before the journey. Er hat vorbereitet, bevor der Reise. He prepared you for any job. Er bereitet dich vor für you see, whatever you are doing, egal was du tust. I don't know if you understand it. He always prepare you. Er wird dich vorbereiten. But all he wants from you is now you continue to look at me. Schau weiterhin auf ihn. Stop trying to please man. Hör auf, den Menschen zu gefallen zu wollen. You know the problem is when we try to please man. Wenn wir den Menschen gefallen wollen. I don't know if somebody is understanding me. You know when it's now about pleasing them, I want them to see me go. Ich will das ich möchte von den Menschen anerkannt werden und als guter Mensch gesehen werden. You please God, I'm not aber wir sollen Gott gefallen, nicht den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. The Lord prepare Elijah for this journey. Der Herr hat Elijah vorbereitet für diese whatever Reise. Job he has given you. Immer die Aufgabe, die whatever you are doing. Ja, was du tust. Oh, Daddy, thank you. You know, whatever you are doing. Was immer du tust. He prepared you to do it. Er bereitet dich vor, es zu tun. He is the one that prepared you. Er ist derjenige, der dich vorbereitet. Let me leave them. May God help you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Our world is not earthly. Unsere Welt ist nicht irdisch. It is not earthly world. But heavenly world. Aber eine himmlische Welt. where there is no depression. Wo es keine Depression gibt. You have to live there before you are depressed. Du musst da weggehen erstmal, bevor du. You have to live there before you know before you can be down. Bevor du am Boden bist. But if you remain there. Aber wenn du in dieser Welt bleibst, in der himmlischen Welt. Praise the Lord. Halleluja. To be in heaven is not until you die. Ist nicht erst, wenn du stirbst. Can somebody understand? To be in heaven. Im Himmel zu sein. It's not until you die. Ist nicht erst, wenn du stirbst. You know, there's a song that I've always heard when years ago we were somebody sang the song. He said, "You want to be in heaven, but you don't want to die." Gibt ein Lied, was sagt, also. Maybe Papa will know the person. Es gibt kein Lied, aber es gibt Leute, die in den Himmel wollen, aber nicht sterben möchten. He said, "You want to be in heaven, but nobody want." You see, people want to be in heaven, but nobody want to die. Leute wollen in den Himmel, aber niemand will sterben. Because they believe, religion talks about it. For religion, it is until you die, you can never be in heaven. Weil Religion sagt, erst musst du sterben, dann bist du im Himmel. But Christ's kingdom says we are already dead. Von Christus sagt, wir sind schon da. Can somebody understand? Praise the Lord. To be in heaven is not until you die. Du bist nicht erst im Himmel, wenn du stirbst. And leave this world. Und diese Welt verlässt. According to Christ, you see. He said to live in heaven. You know, he said in John, in Luke 10:20. Lukas 10:20. He said, our names are written in heaven. Unsere Namen stehen im Himmel geschrieben. Then Ephesians 2:6. He said, we are seated with him in heaven. Wir sitzen mit ihm im Himmel. He said, we are seated with him. Wir sitzen mit ihm. Though you are here, but we are sitting with Christ in heaven. Sitzen wir mit Christus im Himmel. Ah, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because we are so used to the outside. Weil wir so an das Äußerliche gewöhnt sind. We are so used to the flesh. An das Fleisch gewöhnt sind. We are so used to what we see, what we feel, what we taste, what we smell. You see all this, we are so used to them. Wir sind an all diese Dinge gewöhnt. We never believe Christ. Wir glauben nicht an Christus. Ephesians 2:6. Let's go there. Ephesians 2:6. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Daddy. There's something that keeps the unsaved going. Es gibt etwas, was die Ungläubigen, was den Ungläubigen Mut macht. And there's something that also keeps us going. Es gibt auch etwas, was uns Mut macht. Amen. Amen. Ephesians 2:6. He said, Jenny, are you there, Shad? Help us to read it. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. And have raised us up. You know, the book of Ephesians, I love it so much, talks about what we already have. In Epheser geht es um das, was wir schon haben als Kinder Gottes. It talks about now. It's not, es geht um das Jetzt. It doesn't talk about future. Es geht nicht um die Zukunft. It's not future tense. That we are going to sit down with Christ. Dass wir mit Christus It talks about right werden, now. We are already sitting with Christ. Sitzen wir schon bei Jesus Christus. And have raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We are seated in heaven, with Christ. Wir sitzen im Himmel mit Christus. It is not we are going to sit with Jesus. Wir werden nicht bei Jesus sitzen. It is we are already sitting with Jesus. So, wir sitzen schon mit Jesus zusammen im Himmel. Praise the Lord. Yeah. Again, religion is until you die, we don't go to heaven. Religion ist erst, wenn du stirbst, dann gehst du in den Himmel. You cannot be in heaven until you die. That's what religion says. Religion sagt, du kannst nicht im Himmel sein, ohne gestorben. Ohne vorher zu sterben. You know, I love this Ephesians. If you look at Ephesians 1. Ephesians 1. Look at verse 3. He said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. It's not who is going to bless us. Nicht wer uns segnen wird. Christianity today is always, Father, bless me. Im Christentum bittet man immer darum, gesegnet zu werden. It's always, I'm going to be blessed. Ich werde gesegnet werden. You know, religion is always, I'm going to be blessed. In der Religion geht es immer darum, dass man den Segen empfangen you see, wird. One day God will bless eines Tages wird der Herr mich segnen. One day. Eines Tages. You see, it's always future tense. Es ist immer in der Zukunft. Because they never believe they are blessed. Weil sie nicht glauben, dass sie schon gesegnet sind. And you will never be blessed. Und du wirst auch niemals gesegnet sein. Because what they can see right now that they are not blessed. Sie können jetzt sehen, dass sie nicht gesegnet sind. They can only see the flesh. Sie können das Fleisch sehen. They cannot see the spirit. Sie können den Geist nicht sehen. Praise the Lord. Hallelujah. They cannot see Joseph that was a slave. Sie können nicht Josef sehen. All, the Bible call him a prosperous man. Aber dennoch hat die Bibel ihn einen reichen Menschen genannt. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In heaven. He's not in this world. Nicht auf dieser Welt. But in heaven. Nein, the world that we are born into. Die Welt, die wir I'm no longer of this world. And that's why if you are of this world, you can never have it. Teil I don't know Welt somebody sind, is understanding. Haben, das Himmelsreich. Praise the Lord. Halleluja. You better be of that heavenly place. Zum himmlischen Ort. And how do you do that? Und wie tun wir das? Christ. Indem wir Jesus Christus sehen. The book of Ephesians reveals what we already have. Ephesians offenbart, was wir schon haben. We are already blessed. Wir sind schon we are already in heaven. Sind schon we are already saved. Wir sind schon saved from the earth. Errettet von der Welt. Saved from the natural errettet earth. From the natural world. Von der natürlichen Welt. To be born into Christ's world. In die Welt von Christus geboren zu sein. To be living in heaven. Im Himmel zu leben. Where there is no fighting one another. Wo es keinen Kampf gibt. There is no eating one another. Kein gegenseitiges Zerfleischen. You know, you were to be born into a place like called heaven. In einen Ort hineingeboren zu werden. Where Jesus said, rejoice, O ye heaven, because Satan is not there. Wo Freude herrscht, weil der Teufel nicht mehr da ist. He said, rejoice, all ye heaven, because Satan is not there. Weil der Teufel nicht da ist. He said, but woe unto the earth. Er wehe der Welt. Because Satan is here. Der Teufel ist hier auf you der Erde. Better learn how to live in this heaven. Lerne im Himmel zu leben. Praise the Lord. Halleluja. What keep us going in our daily life? Was ist der Grund, weshalb wir nicht aufgeben? You see, in our daily job. In unserem Alltag, you in see, unserem, what keep unserer Arbeit. Something is to keep you moving. Etwas muss dich am Leben halten. What keep the world moving should not be the same that keeps you moving. Was die Welt motiviert, sollte nicht uns motivieren. You see, what keep you focused. Was hier den Fokus hält. You see, what keep you focused that you are not distracted. You see, it should not be what keep the world focused and they are not distracted. Sollte nicht das sein, worauf sich die Welt fokussiert. Today my children they spoke with me, Mercy and Jamie. Heute habe ich mit meinen Kindern gesprochen. About Ogiva's co-worker. Über Ogiva's Mitschüler. That he talks about what keep him going, moving in his job, that he never come late and he have a lot of concentration. Und wir haben darüber gesprochen, dass dieser Mitschüler, Kommilitonen, dass der Grund, weshalb er halt morgens aufsteht, ist, weil er halt sich auf das fokussiert, was er halt in der Zukunft verdienen wird. Und das ist der Grund, weshalb er morgens aufsteht. You see, can you see what keep this man moving? Ihr seht, was die Motivation dieses Mannes ist. You see, you can see the flesh. Ist das Fleisch. You can see the future achievement. Die zukünftigen Errungenschaften, die ihn motivieren. If the flesh can motivate somebody, the wenn das spirit Fleisch be able to einen Menschen so motivieren kann, dann sollte der Geist es motivieren können. You see, if the flesh can even motivate anybody, wenn das Fleisch einen so motivieren what kann, about we, God's children? Was ist mit uns Kindern Gottes? We better stop complaining. Wir sollten aufhören, aufhören zu meckern, uns zu beschweren. In Luke 16:8. Actually, I wanted to go deeper into that of heaven, but because of what I heard from them, that it's a little bit of shift. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Luke 16. Lukas 16. Verse 8. He said, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Can you see two children? Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Can you see different children? You can you see how God, how Jesus see us and them? Siehst du, wie Jesus sie sieht und uns sieht? Can somebody understand? He doesn't see us as one. Er sieht uns nicht als eins. There is always separation. Er sieht den Unterschied But der Trennung we don't see it like that. Aber wir sehen den Unterschied nicht. You see you and them as one. Du denkst, ihr seid gleich. If not, you will not compare yourself even to them. Sonst würdest du dich nicht mit ihnen vergleichen. Praise the Lord. Halleluja. He said, for the children of this world. The children of this world. Die Kinder dieser Weltzeit. Are in their generation wiser than the children of light. Sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als because die Kinder des Lichts. Because Christ's world is light. Weil die Welt von Jesus Christus Licht ist. And the kingdom of this world is darkness. Das Königreich dieser Welt ist Dunkelheit. Praise the Lord. Halleluja. Can you see what Jesus is saying here? Seht ihr, was Jesus hier sagt? It's really true. Das ist wirklich wahr. That the children of this world, dass die Kinder dieser Welt, are in their generation wiser than the children of light. Sind manchmal schlauer als die Kinder des Lichts. You know, can you see somebody? Or give us co-worker. You see this man. You see how he can motivate himself. With something that is not even real. Dieser Mann, der sich einfach motiviert mit etwas, was tot ist, was Fleisch ist, was nichtig ist, vergänglich. He can't be motivated. Es kann ihn motivieren. By it. Es kann ihm Motivation schenken. They got children. Oder Kinder they are not even moved by the spirit. Uns bewegt der Geist nicht. They cannot see the spirit. Wir sehen den Geist nicht. If all that, if whatever they have can't do anything for them, what they have is greater. Wenn das, was sie haben, sie dazu bewegt, weiterzumachen, weshalb habe ich doch viel mehr durch Jesus Christus, was mich erst recht dazu leitet, weiterzumachen und weiterzugehen. Some of us we even want to work like them. Einige von uns wollen sogar so arbeiten wie sie. We want to copy them. Wir wollen sie imitieren. We want to see what they see to wir wollen moving. Uns auf das fokussieren, worauf sie sich fokussieren, damit wir weitergehen. What they see is death. Aber das, was sie sehen, ist tot. What that young man is seeing is death. Man sieht, ist der Tod. Praise the Lord. Halleluja. also. In school, you have what keep you going to that school. In der Schule hast in du the natural world. In der natürlichen Welt einen Grund, weshalb du dort hingehst. They want to become professor. Man will einen doctor. Titel erlangen. You know that place Professor, your head ein Doktortitel. I want to achieve Ziele. Man will Dinge by erreichen. Armies, by das, you know, egal wie. No sleeping, und man den ganzen Tag denkt man darüber nach. Und beschäftigt sich damit. And also job, you see. Oh, eine Arbeit ist you auch see, so. No matter how hard it is, they just it can see something that motivates him. Egal wie schlimm dieser Arbeitsplatz ist, es gibt etwas, was sie dazu motiviert, an diesem Arbeitsplatz zu bleiben. Etwas, was sie sehen. Some explain the house. Für einige ist es, for his house. In der Lage zu sein, die Miete his zu bezahlen. Rent or what the house he bought. Oder das, feeding the family, das Haus zu finanzieren, womit sie, wo das sie haben, oder ihre Familie zu versorgen. It's given, you know, it's the because of, you know, the life is just this. He believes he's enjoying. Er glaubt, das Leben zu genießen und dass er diesen Genuss finanzieren muss. But remember, we are not of the same world. Ja, wir gehören nicht zur gleichen Welt. Remember, you as God children. Ihr als Kinder remember Gottes. That we are not of the same world. Wir gehören nicht zur gleichen Welt. What is working for them? Was für die funktioniert, wird nicht für uns funktionieren. I don't know if somebody is understanding me. Praise the Lord. Halleluja. We are not of the same world. Wir gehören nicht zur gleichen Welt. We might be here together. Wir sind vielleicht zusammen hier auf then der we Erde. Are not of the same world. Aber wir gehören nicht zur gleichen Welt. We are of different world. Wir gehören zu unterschiedlichen Welten. In Christ's world, it is only Christ that should keep you going. In der Welt von Christus ist nur Christus, der dich sozusagen, der dein Motor ist. How? Der dich you see, you have to know how wie? Christ keep you going. Wie treibt dich Jesus Christus an? Sometimes, you know, it's, we can just preach it that see Christ. But how do you see Christ? Manchmal predigen wir, schau auf Jesus, wie schauen wir auf Christus? Wie you see, wir just sometimes just say, look at Mr. Christ. Let me look at him. Let me see. Du kannst nicht die ganze Zeit beobachten. See, that's, you know, that's not what he's talking darum about. Darum geht es nicht. Praise the Lord. Halleluja. Mm-hmm. Let us go to Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Vers 17 und 18. 17 und 18. So, can you help us to reach out? Wenn dieses Gute nun kommt, sag nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den ihr mit euren Vorfahren geschlossen habt und der heute auch für euch gilt. He said, but thou say in your heart, my power and my mind. And the mind of mine, of my hand, have gotten me this word. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Mm. He gave you power to get wealth. Er gab dir die Kraft, Reichtum zu erlangen. He is your source. Er ist deine Quelle. God does not counterfeit money. Gott gibt dir kein Falschgeld, gibt dir he keine Scheine, sondern er gibt dir die Kraft dazu, das zu erwerben. That he may establish his covenant. You see, here it is written the purpose. Hier steht sogar der Grund, he gave you that power. Weshalb er dir diese Kraft gegeben hat. Nicht damit du to feed the family, to feed your wife, he said. That because of his covenant. Wegen seinem Bündnis hat er dir diesen Reichtum gegeben. Hat er dir die Kraft gegeben, diesen Reichtum zu erlangen. He gave you power to get wealth. Er gab dir die Kraft, den Reichtum zu erlangen. Damit er seinen Bund aufrechterhält. His purpose. Sein Zweck. You know what you give in the house of God. Das, was du in das Haus Gottes gibst, should be enough for you to even see. Sollte reichen. You see, it's too big in the reason. You see, the house, his house. So let us connect this to Malachi. Go to Malachi. Malachi. Malachi 3. Malachi 3. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever you are giving, you are blessing the house of God with. Was immer du, womit, wo immer, wo auch immer du, womit auch immer du Gottes Haus segnest. You see, whatever you are blessing the house of God with. Egal was du nutzt, um das Haus Gottes zu segnen. You see, let it be. You see, it may... let it be your motive. Das tut es, dass das Motiv. The motive that empower you, whatever that, let it be what give you strength to keep on working. Was dir die Kraft gibt, weiterzuarbeiten. So that I'm going to this job. Ich gehe zu dieser Arbeit. Because of the house of God. Wegen Gottes Haus. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. I'm going to this job. Ich gehe zu dieser Arbeit. Because of the house of God. Wegen dem Haus Gottes. Look at Malachi 3. Amen. Malachi 3. Verse 10. He said, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. No, you know, here he's not talking about buying a car or a house. He said, bring. You see, you are going to just should be to bring into his house. Zur Arbeit zu gehen sollte sein, damit du halt in sein Haus gehen kannst. You know, that should motivate you. Das sollte dich motivieren. That should help you. To, sollte dir helfen. That should empower you to just love to be there. Und der Grund sein, weshalb du es liebst, einfach zu dieser Arbeit zu gehen. You know, it's Jesus that is the source, that is the reason why I am Jesus there. Jesus ist der Grund, weshalb ich da bin. But how? Aber wie? How you connect Jesus? Wie verbindest du Jesus damit? You see, the money you are going to get in das that Geld, job. Das Geld, was du da verdienen wirst. You see, there are things you are going to do with it. Es gibt Dinge, die du damit tun wirst. But what God can see is what you bring. Aber das, was Gott what sieht, you bring into his house. Ist, was du in sein Haus bringst. I don't know if somebody is understanding it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he told that man, is it not Luke 16? Let's go there. Let's go to Luke 16. Lukas 16. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 16. Mark, it's not Luke, it's Mark 10. Go to Mark 10. Marcus 10. Go to Mark 10. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10. Verse 21. And Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. No, this man might even have a house. He might have a car, he might have everything. He said that you lack one thing. Eines fehlt dir. That is important. Was wichtig ist. In the kingdom. Im Königreich des Himmels. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. The motive behind you are going to that job. Das Motiv, weshalb du zu dieser Arbeit gehst, should be because of the house of God. Wegen dem Haus Gottes. That should empower you. That should encourage you. Das sollte dich ermutigen. That should keep you. You see, just that you are that for you to rejoice. Das soll dich in freust. That whatever job egal, you are doing. Diese Arbeit, die du machst. If what is that can keep your safe going. Wenn das etwas, was tot ist, die Ungläubigen dazu antreiben kann, weiterzumachen und weiterzugehen, sollte uns das Lebendige umso mehr antreiben. You see, what you have is das, was what wir is haben, ist Leben. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast. And give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Praise the Lord. Halleluja. Markus 10, Vers 21. I don't know if we can understand this very well. Amen. Amen. Yeah, their motive should not be your motive. Ihr Motiv sollte nicht dein Motiv sein. You see, the reason why they are able to still continue, you know, in their job, their job is as if they are even enjoying it. Es ist schon fast, als ob sie das genießen, diese Arbeit. They got children, not, aber wir Kinder Gottes, it's bondage to you. Es ist eine Gefangenschaft, eine Qual. Why? Because your motive is almost the same as your motive. Weil du fast das gleiche Motiv wie sie hast. But you don't remember that you are not of the same world. Aber du hast vergessen, dass du nicht zu der gleichen Welt gehörst. You belong to another world. Du gehörst zu einer anderen Welt. Where another motive matters. Wo andere Motive wichtig sind. The motive of Christ. Das Motiv von Christus should be your motive. Sollte dein Motiv sein. He said, "Go and sell all." Geh und verkaufe alles. Whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. Amen. Amen. Thank you, Daddy. Okay. Your joy should be, Father, thank you. Deine Freude soll sein, Vater, ich danke dir. Thank you. Ich danke dir. That with your job that you have given me. Die Aufgabe, die du mir gegeben hast. You can bless your house through me. Du kannst dein Haus durch mich segnen. Your house can be blessed through me. Dein Haus kann durch mich gesegnet werden. That should keep you moving. Das sollte dich weiter fortbewegen. Learn to allow it to be your goal, the motive why you are there. Lerne, dass das dein Antrieb ist, weshalb du da arbeitest. Because of the house of God. Wegen dem Haus Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Their motive should not be your motive. Ihr Motiv sollte nicht dein Motiv sein. You know, their motive to pay husband, to pay ist, die Miete zu zahlen. To pay für die Familie, für Schulden. But yours should be. Aber unser sollte sein, um Gottes Haus segnen zu können. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, "Go and sell all." Jesus sagt, geh und verkaufe alles. And give to the poor. Gib es den Armen. So that you will have treasure. Damit du Schätze hast im Himmel. Even Jesus himself. Selbst Jesus. He needed something to keep him going. Er braucht etwas, was ihn antreibt. Go to Hebrews 12. Hebräer 12. Praise the Lord. Halleluja. Hebrews 12. Hebräer 12, Vers 2. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. You have to know how to look unto Jesus. Aber wie schauen wir auf Jesus? How to look unto Jesus. Indem wir auf Jesus schauen. It's by Jews. You see, just what we have just been saying here, that Father, thank you. Thank you. With this, your job, you can bless your house through me. Zu sagen, danke, Vater, durch diesen Job kannst du dein Haus durch mich segnen. Your house is blessed through me. Dein Haus ist durch mich gesegnet. Your kingdom is blessed. Dein Königreich ist gesegnet durch mich. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him. You know, here he said joy was set before him. Freude wurde vor ihn gelegt. There was something before him that he could see. Hat die Freude da vorne gesehen. You see, you have to see something. You have to see Jesus. Du musst etwas sehen, das ist Jesus. Then how do you see Jesus? Wie sehen wir Jesus? The house of God. Gottes Haus. Whatever you are giving to the house, was immer du God, in Gottes Haus gibst, let it be your motive. Lass zu, dass das das Motiv ist. The reason why you are just rejoicing going to that job. Der Grund, weshalb du dich freust, zu dieser Arbeit gehen zu können. Understand me. Praise the Lord. Halleluja. He said, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. He endured the cross. Why? Because of the joy that was set before him. Er hat das Kreuz erduldet wegen der Freude, die vor ihm lag. The joy that you and me, we are going die to Freude, dass du und ich ihm ein Teil von ihm He's sein no werden. Longer alone. Er ist nicht mehr alleine. But you and me going to join Wir sind him. Jetzt bei ihm. He was able to withstand all the shame. Er war in der Lage, diese ganze Schande auszuhalten. Praise the Lord. Halleluja. Because of his house. Wegen seinem Haus. Because of his kingdom. Wegen seinem Königreich. That should be enough to even give us joy. Und das sollte genug sein, um uns Freude zu geben. But we don't see that of his house as anything. Aber wir sehen das mit seinem Haus als nichtig. You see, it's just if it's, I don't know how you see it, you know, maybe it's like paying your house rent. Es ist vielleicht einer von vielen Sachen, die auf einer Liste stehen, die halt bezahlt werden müssen. You don't see it as the real, as the Hauptsache. You see, the real thing. Wir sehen das nicht als, einen Hauptpunkt. He's bigger than all everything. Das Wichtige ist, als He's bigger. Andere. That's why Jesus said, "Go and sell everything." Sie sagt, Jesus, geh und verkaufe alles, so that you have it. Damit hast. I don't know if somebody's understanding. He's bigger than paying your house. He's bigger than everything, and that is why it should be the real thing. Und deswegen sollte es das Richtige sein, das Richtige sein. You know, that's why Jesus said, "Go and sell everything." Deswegen sagt Jesus, geh und verkaufe alles. And give to the poor. Und gib es den Armen. So that you have treasure. Damit du Schätze hast im Himmel. Whatever you give into the house of God, was er in Gottes Haus gibst, he gives it to me. You are having treasure in heaven. Was ein Schatz im Himmel. Praise the Lord. Halleluja. He endured the cross. Er hat das Kreuz despising the shame. Because für nichts of the joy that is set before him. He could see it. Wegen der Freude. He could see it. Er konnte and sehen. That helped him to keep ihm on geholfen, moving. Weiterzugehen, weiterzumachen. And never to look back. Nicht zurückzuschauen. Never to look left or right. But just straight forward. Sondern geradeaus weiter. Jesus was able to endure the cross. Because of the joy that was set before him. You and me. Du und ich. Becoming God's children. Die Kinder Gottes werden. So also, joy should be set before us. Genau sollte Freude vor uns liegen. To be able to endure whatever. Und wir in der Lage sind, das so ever joy. What you see? That we are having. You see? Because of his kingdom. Wegen seinem Königreich. Why am I working? Because of the kingdom of Christ. Wegen Königreich Gottes arbeiten. You see, why am I doing it? You say, why are you going to this job at all? Du because of Christ's kingdom. You know, is that not enough reason for you to rejoice? Reicht das nicht, um dich zu freuen? But because you never have it in mind, that is because of Christ's kingdom. Aber weil wir das nicht in unseren Gedanken haben. You have it, you may even have it like they are having it. Hast du die gleichen Ergebnisse wie sie? Without you cannot pay this, cannot do this, you cannot do this. Sagst, how will it must be difficult. Ohne dieses Gehalt kann ich das und jenes nicht bezahlen, aber natürlich ist es dann schwer. Praise the Lord. Halleluja. He said, for my kingdom and my gospel. Für sein Königreich und das Evangelium. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. Whatever you give. Was immer du whatever bist, you leave. Whatever you do, let it be for my kingdom. Lass zu, dass es für mein Königreich ist und für mein Evangelium. Praise the Lord. Amen. Even in finding mate. Auch in der Partnersuche. If your mate is from the Lord. Wenn dein Partner von Christus ist. You see how many people will be free through you. Wie viele Leute werden befreit durch diese Ehe? Do you know the mate from the Lord? Wisst ihr, dass ein Partner vom Herrn Satan know what it is. Der Teufel weiß, was es bedeutet. To depend on the Lord. Sich auf den Herrn zu verlassen, wenn es um Ehe geht. He knows what it is. Er weiß, was es ist. Because he knows how you see husband and wife problem destroy family, destroy children, destroy it's just destruction. Through it, there's a lot, he's doing a lot of job. Er weiß, dass kaputte Ehen kaputte Familien bedeutet und kaputte Familien eine kaputte Gesellschaft bedeutet. Und deswegen greift er das so stark an. You know, there's a place the Bible says with the comfort, you are comforted, you are able to comfort others. Es gibt eine Stelle, wo die Bibel sagt, mit dem Trost, den dir der Trost, der dir gespendet wird, mit diesem Trost kannst du auch andere Leute trösten. Satan know that if you don't know that. Der Teufel weiß das, wenn du es nicht weißt. He knows that once you are free. Er weiß es, wenn du frei the bist. Will be free through you. Werden noch viele andere Leute I don't frei know sein. You're understanding it. That is why he keep on fighting hard. Deswegen kämpft er umso stärker. We are seeing Hebrew 12. Look at verse 2 again. He said, looking unto Jesus. Wie schauen wir auf Jesus? Looking unto Jesus. Indem wir auf Jesus schauen. But you have to know how to look unto Jesus. Aber du musst wissen, wie wir auf Jesus schauen. We have just talked about your job, number one. Wir haben gerade über deine Arbeit gesprochen. You see, what you bless the house of God with womit should be Gottes enough. Haus you see, Christ's kingdom is the reason I go to this job. Das Königreich von Christus ist der Grund, weshalb du arbeiten gehst. You see, through me, the Lord, the house of God is being blessed. Durch mich wird Gottes Haus gesegnet. Sometimes we even look at it so small. Manchmal ist es für uns so was Kleines. But on that day, Jesus said, he said, that's in Matthew 25. We will go there later. Praise the Lord. Oh, yeah. You don't know what your money have accomplished. Du weißt nicht, was dein Geld schon ausgerichtet hat. You don't know what you have been giving into the house of God have accomplished. Was dein Geben schon ermöglicht hat. But you can see what you buy, what you have been doing with your money outside. Aber du kannst sehen, was du mit deinem Geld draußen gemacht hast. That of Christ's kingdom, you cannot even see it. Aber das von Christus kannst du nicht sehen. There are some you will see later. Es gibt einiges, was du später sehen wirst. There are some you are supposed to even be seeing right now. Aber es gibt anderes, was du jetzt sehen solltest. You don't know what your money have accomplished. Du weißt nicht, was dein Geld schon ausgerichtet hat. Not just for you. Nicht nur für dich. Now that you are a child of God, dass du heute ein Kind Gottes bist. I have a relationship with the Almighty God. Und Beziehung mit dem allmächtigen Gott hast. But others. Aber auch für andere. Like Jesus said in Mark 10:21. Jesus sagt in Markus 10:21. Praise the Lord. Halleluja. You know we just read it, Mark 10:21. Go and sell everything and give to so that you have treasure in heaven. Do you know how much treasure you have in heaven? Wisst ihr, wie viele Schätze ihr im Himmel habt? You know how much treasure you have in heaven. Wie viele Schätze ihr im Himmel habt? You know people save in the account here. Leute sparen. And when you see it, you just say, oh. Und was siehst, bist du erstaunt darüber. We are thieves can come and steal. Das, wo aber ein Dieb zuschlagen kann. Yeah, you know, anything can happen to it. Da kann alles mit passieren. And you can even die and leave it. Und du kannst sogar sterben und es zurücklassen und es wird das Geld von jemand anderem. But the treasure in heaven. Aber das, aber dieser Schatz I don't know if somebody's understanding im Himmel. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 23, let us go there. Amen. Matthäus 23. 25. From 31. He said, when the Son of Man shall come in glory. 31. And all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. He shall set the sheep on one right hand, but the goats on the left. Verse 34. Then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35. For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. You know, when we don't even know when we are even doing all this. Wir merken schon, wenn wir all das tun hier. You know, the message that is being preached here. Die Botschaft, die hier geprägt wird. It's not only for you, but ist nicht nur für dich, sondern auch für andere. Maybe when we even live here, when we are now with the Lord, finally. Vielleicht wenn wir dann beim Herrn sind irgendwann. You see, if the message is still there. Ist die Botschaft immer noch da? If the world is still on. Wenn die Welt dann immer noch da ist. It's like what Paul wrote about. Was Paulus geschrieben hat. You see, the book that he wrote. Die Bücher, die er geschrieben you hat. You know how he's saving me and you today through it. Wir wissen, wie viel es in unserem Leben ausmacht. Though Paul is no longer wie es uns errettet, obwohl Paulus nicht mehr hier so ist. So also the message that genau is die Botschaft, die geprägt wird. But through what you are giving, you are the blessing, you are blessing the heart den of God. Segen, den, I don't know if you are getting it. You are blessing the heart das Segnen, of God. Vom Haus Gottes. Because you go to job for his covenant. Weil du wegen seinem Bündnis arbeiten gehst. The words that comes to you is for his covenant. Das Reichtum, and you allow der it. Zu dir kommt, ist wegen seinem Bündnis und du lässt das zu. Yeah. I don't know if somebody is understanding me. Praise the Lord. Halleluja. Because we don't know all this. Weil wir das alles hier nicht wissen. We don't even rejoice. Freuen wir uns nicht. In our job. Wenn wir zur Arbeit gehen. It's like Nini and Ogeva's job, for example. Wie die Arbeit von Nini Ogeva. Or Mercy. Oder von Mercy. Or Jenny. Oder Jenny. Or all of you. All von uns of you. Allen. Do you know how this ministry? You know how the even the little we are even doing here. Das Kleine, was wir hier machen. That we put in internet. So we are putting, we say that you are even following, listening to. Was wir uns anhören. Do you know the Lord is rejoicing? Wisst ihr, dass der Herr sich darüber freut? He gives him joy a lot. Es freut ihn. I don't know if you understand it. Praise the Lord. Amen. That should be enough. Das sollte reichen. For you to say, Daddy, thank zu sagen, Vater, ich danke dir. You are my motive. Du bist mein Motiv, weshalb ich zu dieser Arbeit gehe. You see, you are my motive of du bist der Grund, weshalb ich zur Arbeit gehe. For your covenant, für dein Bündnis. For your kingdom, für dein Königreich. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. The joy set before you. Die Freude, die vor uns gelegt ist. They shall, verse 34, they shall the king say unto them on his right hand. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what you are doing that you don't even know you are doing? Seht ihr, was wir tun, was wir noch nicht mal merken? Can you see what you are doing? You see, the reason of this, if you really know that you are doing this, should be to help you to say, Father, das sollte dir helfen zu sagen, danke, dass ich in der Lage bin, diese Arbeit zu machen. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. Naked, verse 36, naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came unto me. Do you know the life that could have been destroyed, that the message that is being preached with your money, the life that is saving? Die Botschaft, die verkündet werden kann, weil ihr das Haus Gottes segnet und wie viele Menschen dadurch errettet worden sind. Praise the Lord. Halleluja. Then shall the righteous answer and say, Lord, where saw we thee, and hungry, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? Where saw we thee, a stranger, and took thee in, or naked, and we clothed thee? What did we do all this? When haben wir das alles getan? Praise the Lord. Amen. Ah. The gospel of Christ is better, is greater than all wealth together. Das Evangelium von Jesus Christus ist größer als jeder Reichtum. Amen. Or whence are we, thee, sick, or in prison, and came unto thee? You know, somebody can even be in prison and be listening to the message. Jemand kann sogar im Gefängnis sein und sich die Botschaft anhören. I'll be able to connect to the message and just listen. Lage, instead of maybe he'll be planning to kill himself. Vielleicht he cannot see how God loves him. Töten, aber jetzt erkennt er, wie sehr Gott ihn liebt. Und Jesus, thank you. Sag, Jesus, danke, ich liebe für dich. Can you get it? Praise the Lord. Hallo. Or somebody in hospital. Jemand im Krankenhaus. That can see the love of God for him. Der die Liebe Gottes erkennt für Christ. That he came to die for him. Dass er gekommen ist, um für ihn zu sterben. That we don't receive Jesus. Der dann Jesus empfängt. And say, Jesus, come into my heart. Jesus, komm, mein Herz und lebe. I did not know that you are alive. Ich wusste nicht, dass du am Leben bist. But now I know you are alive. Ich dachte, du bist tot, aber jetzt weiß ich, dass du am Leben bist. But how? Aber wie? You see, you don't know how it connects you. Wir wissen nicht, wie wir damit. Without your money. Sind. You know, this message cannot even get there. Kann diese Botschaft nicht dort kommen? I cannot even be preached or even get there at all. Oder hinkommen. I don't know if you understand. If I go now and be doing the same job, wenn ich gehe und das gleiche die gleiche Arbeit mache und alles zurücklasse und hinter dem Geld her bin, damit ich die gleiche Sachen der Welt bekomme. Gott kann natürlich jemand anderes auswählen, aber viele werden dann werden sterben. It's like Elijah that we read today. Wie Elijah, über den wir heute gelesen haben. You know, God haben. Sent him three messages. Gott hat ihm drei Botschaften he gegeben. Sent him to three places. Drei Aufgaben sollte er noch machen, bevor er stirbt. Number one, number two, number three. He left number one, he left number two, and he did number three, and he went to God. Er hat die erste Aufgabe nicht getan, die zweite auch nicht. Er hat die dritte Aufgabe nur gemacht und ist dann zum Herrn gegangen. Ist dann then gestorben. You have to look for somebody else to not do that. Dann musste der Herr jemand anderes suchen, der diese Aufgabe 1 und 2 macht. Somebody, und bevor jemand finden that. Konnte, sind viele Leute gestorben. Praise the Lord. Halleluja. You did not allow that to happen. Du hast nicht zugelassen, dass es passiert. That should give you joy. Und das sollte dir Freude geben, dass du zur Arbeit gehst. Praise the Lord. Amen. That you did not allow that to happen. That should give you joy. Das sollte dir Freude I'm geben. I'm going to job because of ich gehe zur Arbeit wegen dem Königreich von Christus. Amen. Amen. Then verse 41. 41. Okay, 40. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of this, my brethren, you have done it unto me. You know, there are a lot of lies everywhere. Es gibt viele Lügen da draußen. The truth that is being preached here. Die Wahrheit, die hier geprägt wird. You know how he conquered the lies. Wisst ihr, wie das die Lüge zerstört? Not the life of people. Und Leute befreit. You see, those that have been darkness, they are coming to Leute, die in der Dunkelheit sind, kommen ins Licht. You know how that your money is freeing people to wisst ihr, wie euer Geld Leute befreit? That should be enough reason for das sollte Grund genug sein, sich rejoice zu that freuen, job you are doing. Egal welche Arbeit wir tun. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. 31. Then shall he say, also unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Those that save for themselves. Die für sich selbst sparen. You see, it's all about them. Es geht nur sie selbst. You see, why am I going to work? Deshalb gehe ich zur Arbeit. So that I become a professor. Damit ich, so that I can somebody bekomme. Get it. It's all about themselves. Es geht nur sie selbst. For I was hungry and you gave me no meat. I was thirsting and you gave me no drink. I was a stranger and you took me not in. Naked and you clothed me not. Sick and in prison and you visited me not. But you visited. Aber ihr habt mich besucht. You were in prison. Ihr wart im Gefängnis. You were in hospital. Ihr wart im Krankenhaus. How? The message that is die Botschaft, being preached. It's coming out in internet. And people can get it in prison. In hospital. Hören, and it can wo. Save life in anywhere. Es kann überall can Leute somebody get it? Retten und praise und the Lord. Because you are partaker of that message. Wer Teil dieser Botschaft sind. It's not just me. Nicht nur ich. It's bigger than me. Es ist größer als ich. Praise the Lord. Amen. Without you being here, I cannot even continue. Wenn ihr nicht hier wärt, dann könnte ich nicht weitermachen. Praise the Lord. Halleluja. That should help you to say because of your covenant, Daddy. Das because of your kingdom. Wegen eurem wegen Gottes Königreich, wegen Gottes Bündnis, mache ich weiter. Praise the Lord. Halleluja. Vers 43. I was a stranger and you took me not in. Naked and you clothed me not. Sick and in prison and you visited me not. Then shall they also answer and him saying, Lord, when saw we thee a hungry or a test, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee. Then shall he answer them, saying, verily, I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not for me. Praise the Lord. Amen. And they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Amen. Amen. That's number one that we have just seen. Then number two, he made those that are going to be free through you. Die Leute, die frei werden, befreit werden durch dich. You know, through Abraham today, do you know how many of us have been free? Wisst ihr, wie viele Leute befreit worden sind? You know how we can know the truth. You see righteousness today, Gerechtigkeit zum Beispiel. You see righteousness. Abraham believed God. That righteousness is not about feeding the poor. Dass Abraham an Gott geglaubt hat, dass Gerechtigkeit nicht werkeabhängig ist. Praise the Lord. You see Abraham, David, Moses, Daniel, even the three Hebrew boys, you see, they are all rejoicing. Daniel, die ganzen anderen Leute, die freuen sich. You see, that through you, das durch dich, the true gospel of Christ, das wahre Evangelium gepredigt wird. They are rejoicing. Because they know how they too, their life change, are changing people today. Sie wissen, wie ihr Leben das Leben vieler anderer verändert. How that of the three Hebrew boys have helped me. Wisst ihr, wie sehr das die Geschichte der drei Hebräer geholfen hat? That something is getting worse does not mean the end. Etwas schlimmer wird, was das Ende bedeutet. Praise the Lord. Yeah. That the fire is getting hotter and hotter and hotter does not mean I'm going to die. Nur das, weil das Feuer heißer und heißer wird, heißt nicht, dass ich sterben wird. It does not mean Satan is going to win. Oder dass der Teufel gewinnen wird. It does not mean it's going to burn me. Was es mich verbrennen wird. It's to the glory of the Lord. Praise the Lord. That the problem is getting thicker and harder and more multiplier and it's just adding up. Does not mean the end. Und dass die Probleme sich anhäufen, heißt auch nicht, dass das Ende ist. You know, those three people, they will be there right now. They are there right now. They are seeing us. Die drei Brüchungs, sie sind da und sie sehen uns. They are saying thank you. Sie bedanken sich. Praise the Lord. Halleluja. For being there for Christ's kingdom. Dass wir da sind für das Königreich von Christus. That should be crazy. Why should we not? Das sollte Grund genug sein, damit wir uns nicht beschweren. We should stop complaining. Dass wir uns nicht mehr beschweren sollten. Just rejoice. Und uns einfach freuen sollen. Give everything to Christ. Und give that job to Christ. Stop doing it yourself. Diese Arbeit Christus geben und es aufhören, selbst zu machen. He said, come unto me, all you that labor. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Do you know how we don't have rest? Wisst ihr, weshalb wir keine Ruhe haben? Weil wir versuchen, den Menschen zu gefallen. Weil dann gibt es auch keine Ruhe. Lerne, Christus have zu gefallen. You learned? You believe what the little you do is enough. Wir lernen. Wir glauben, dass das Kleine, was wir tun, genug ist. Money with money, you have to do more and more and more. Every day is more. Wenn, bei den Menschen müssen wir immer mehr und mehr geben und tun. This ministry, for example. Diese Gemeinde zum Beispiel. How do I keep on moving? Wie mache ich weiter? Is by seeing Jesus. Indem ich Jesus sehe. How do I see Jesus? Wie sehe ich Jesus? When I see you. Wenn ich euch sehe. Praise the Lord. Halleluja. When I think of those that I don't even know, maybe it's all even one person that listen in internet. Wenn es nur eine Person ist, die im Internet zuhört, I don't know if somebody's understanding it. It might be just one person. Es ist nur eine Person. That is just listening in internet. Das anhört, you see, I'm satisfied. Praise the Lord. Hallelujah. It keeps me moving. Das bewegt mich. I will want to be tired like you. Ich will auch müde werden. I will want to complain like you. Ich möchte mich auch beschweren. I will want to give up. Ich möchte auch aufgeben. But one thing I see. Aber eins sehe ich. Like Jesus have to see us. Wie Jesus Christus uns sehen so that he can keep on moving. Damit er weitermachen kann. To finish the job. Und das Werk vollbringen kann. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to 3 John. First time. Okay. 3 John 1. Amen. Amen. 3. Johannes 1. 3. John. Vers 3 und 4. Vers 3 und 4. For I rejoiced greatly when the brethren came and testify of the truth, that is indeed, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what gives me joy? Könnt ihr sehen, was mir Freude gibt? When I see you walk in truth, wenn ich sehe, dass ihr in der Freude wandelt, keep me moving. Das bewegt mich. Yeah, but sometimes I even want to close the attorney to Afro Shop. Manchmal will ich das sogar dicht machen hier und daraus einen Laden machen. But when I see you, aber wenn ich euch sehe, praise the Lord. Halleluja. How you follow the truth? Wie der Wahrheit how you believe the truth? Wie der Wahrheit how you just preach the truth? Wie die Wahrheit predigt. It gives me joy. Es gibt mir Freude. And it keeps me moving. Und das treibt mich an. That's how you are to see. Und das, see, so sollt ihr das see sehen. How you are there for the ministry. Wie wir da sind für die Gemeinde. You see how you are there for the Lord. Wie wir da sind für den Herrn. Keep you moving. Das sollte uns antreiben. You see, in different ways you are there. Auf unterschiedliche Weise. You see, you are there. You see, when it comes to blessing the house of God, you are there. Wenn es darum geht, das Haus when it comes to coming together, you are there. Wenn es darum geht, zusammenzukommen, that should keep you moving. Das sollte dich antreiben. Praise the Lord. Halleluja. Consider Jesus. That's Hebrews 12 again. Hebrews 12. He said, consider what he did. Schau auf das, was er getan hat. Consider what he is doing. Was er tut for you. Durch dich. You see, Hebrews 12 again. Hebrews 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 12. Hebrews 12. Verse 2 and 3. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Consider him. Consider this, you know, consider you being there for the kingdom of Christ. Achte doch darauf, dass du für das Königreich Gottes da bist. Consider Jesus. Consider ach, Jesus. Him. How do you consider him? Wie achten wir auf ihn? Consider what he's doing through you. Indem wir auf das achten, how his kingdom is moving on wie sein Königreich funktioniert. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. Consider how his kingdom is moving through you. Erkenne, wie sein Königreich durch dich funktioniert. Consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your mind. If not, you will give up. Sonst werden wir aufgeben. You see, if not, don't see it as wasting of time. Glaub ich, dass es eine Zeitverschwendung ist. You see, whatever you give to the Lord is never wasted. Ist nicht verschwendet. Praise the Lord. You know, if you can work for man, a man can pay you. Wenn du für Menschen arbeiten kannst, kann der Mensch bezahlt. Der Herr kann mehr versorgen. Praise the Lord. Halleluja. Even the time that we will spend to come here. Selbst die Zeit, die wir nutzen. You see, this time you spend to study the word. Gottes Wort zu gehen. You see, if you think of him. Und auch think of him, just thinking of him. Über ihn that time you spend to think Zeit, of him. Die du benutzt, über ihn nachzudenken. It's never wasted. Ist nicht verschwendet. Praise the Lord. Halleluja. And that is why it is called life. Und deswegen ist es Leben. Amen. Amen. That's all we have for today. Praise the Lord. Amen. Please, if you have any questions.